4 oder 6,5 Megajoule bescheinigt hat, bleibt es in der Krippe unangetastet liegen. Und ihr versteht die Welt nicht mehr. Ihr habt rechtzeitig gemacht, ihr habt super angefüllt, ihr habt wenig Verschmutzung einbringt, super Vergärung zusammengebracht, toll verdichtet, alles super, ja. Und dann frisst es nicht. Natürlich ist das Viech ein bisschen verweint auch schon. Überhaupt in den besten Betrieben, das wissen wir. Und dann reicht sowas aus, dass die gemeine Rispe, wenn es stark vorkommt, einfach als Aus fürs Grundfutter bedeutet. Dass wir es einfach nicht mehr annehmen. Und deswegen müssen wir eben das Grundfutter, die gemeine Rispe ausholen. Es bleibt nichts anderes über. Ja, ich kann das nicht totspritzen. Ja, außerdem habe ich Arten da, die nicht so schlecht sind. Da werde ich alles kaputt machen. Und wir haben viele Jahre jetzt immer wieder geredet darüber, ja, wie können wir das ausholen. Es gibt ein Harzenbecher-Gerät, es gibt ein Einböck-Gerät. Die haben auch zinken und probieren, es geht aber nicht wirklich mit dem her. Ich habe auch mit den Firmen damals gesprochen, bitte macht was, was ein bisschen stärker reingreift. Das muss auszuholen. Ja. Oder eine starre Ecken her, Scheibe, Schwad und fort, kreuz und quer und raus damit. Das schaut natürlich noch ein wild aus. Keine Frage. Ja. Aber es gehört raus. Herr Buchrauer, der wird ganz kurz unterbrechen. Ja, sicher, wir wollen diskutieren. Wir haben die letzten drei Jahre einiges da und darum möchte ich noch einen Schnieger so einsetzen, den wir sich denken und dann sagen Sie eine Meinung dazu. Ja, wofür Firma bist du? Einbeck, okay. Passt eh, weißt du? Ja, passt eh. Wir können es auch gemeinsam da vorführen. Ja, nein, wir führen es da unten vor. Da unten ist mehr eine gemeine Riste, da haben wir es schon ja, recht. Ja, ich sage doch. Ja, ehrlich schon. Ich möchte ja beide. Durchaus, ja. Aber es war halt gut, es ist notwendig. Ob jetzt Einböck oder Güttel oder auch, mir ist das egal. Wichtig ist, dass ein Gerät da ist, der wirklich die gemeine Rispe holt. Ja. Es gibt auch eine Firma in Waldviertel, um die gerade jetzt darauf basteln, so ein Gerät in Kombination zu machen. Also es sind mehrere jetzt drauf gekommen, dass das ein Thema ist. Es ist schon längere Zeit ein Thema, wir haben es bisher nicht begegnen können, weil wir einfach die Geräte in der Form nicht gehabt haben. Und jetzt sollte man eigentlich dran gehen, das auszuholen. Das Verfahren ist so, dass man wirklich oft einmal, wie es so ist, kreuz und quer fahren soll. Also so und so. Damit man möglichst viel holt oder auch gegenfährt. Geht mit einem alten Schwader tief stehen? Nein, warum? Ist das nicht. Warum? Das ist zu wenig. Ich werde es sehen. Nein, warum? Weil es zu wenig trug ist. Zu wenig. Ja, bringt doch, du kommst nicht so rein. Mit der Bocke hin, mit der normalen Ehe. Ja. Ich meine, das hängt davon ab, wie bis das beschwarzt ist, nicht reinfährt. Schauen wir es dann einmal an. Es ist wahnsinnig schwer, dem wirklich schwer zu werden. Ja. Und auch einigermaßen selektiv zu sein gegenüber den bestehenden, bleibenden Gräsern. Ja. Wichtig, außerfützen, wo es geht, dann mit einem Schwader tief zusammenrechnen, wirklich tief, und der von auch nicht. Vielleicht werden wir also da ziemlich das tief reingeht und dann mit Ladewagen wegführen. Ja, nicht mit irgendeinem Gerät irgendwie eintragen und dann aushauen. Ja, ihr vermehrt die gemeinen Risten nur. Die sind extrem ausbreitungsfähig. Wir müssen das Hütwerk weg. Ihr bringt sicher bei einem Hektar oder bei einer Wiesen 2-3 Ladewagen für weg. Enorm viel, was da drinnen ist. Ich glaube das nicht. Und ist sinnvoll, dass man es hier noch fertig nimmt? Angeht das ganze Problem oder soll er am Herbst eine warten? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil auszuholen. Auszuholen kann es eigentlich, wenn es trockener ist, leichter. Ja, das war also jetzt Juli, August, könnte es leichter auszuholen. Aber ich sollte, wenn ich es ausgeholt habe, auch unmittelbar nachsehen. Deswegen ist gerade Juli, August nicht die beste Zeit. Da darf ich eher sagen, entweder zeitig im Frühjahr, möglicherweise, ja, wenn es halt geht, da in dem Bereich oder sonst ab August herum. Mitte August eine. Weil da kennt man, ich habe einfach so sehr Respekt vor dem Sommerloch, vor der Trockenheit. Ich meine, jetzt drängt vor, wir sind fast in einem mediterranen Klima, wo es jeden Tag auf die Nacht runter geht. Ja, tropisches Klima, nicht überall in Österreich, aber Müllviertel habe ich gehört, da regnet es gar nicht. Oder in Kärnten regnet es nicht. Aber in manchen Gebieten kommt jeden Tag ein Wascher. Ja, ein gefährlicher Wascher. Also gehen wir eher in Herbst rein, Hoffen wir das Mitte August bis September, holen wir das raus, sagen wir noch und die Nachsatz wird dann kommen. Über die Nachsatz und die Sachen reden wir dann später noch. Ja, also gemeine Risten ist für jeden, glaube ich, sichtbar. Man kann es auch botanisch natürlich sauber auch bestimmen. Die gemeine Rispe hat er, wenn man es anschaut mit der echten Rispe, hat er ein ziemlich langes Blatthäutchen. Jetzt habe ich auch Weingras erwischt. Ja, das wirkt immer so gut unterlaut. Das ist eine gemeine Rispe. Da hat es ein ziemlich langes Blatthäutchen. Schaut da mal. Ein Traum, was das für Häutchen sein, ja. Da seht ihr es. Das ist obergefallen. Lange Blatthäutchen, während die richtige Rispe ein kurzes Blatthäutchen hat und das Blattl ist vorn kielförmig. Ihr müsst euch eine richtige Rispe jetzt finden. Ist das deutliche oder allgemeine Rispe? Das ist allgemeine. Ja. Das ist schon weiter. Das sind unterschiedliche Typen, allerdings nicht alles. Das ist ein Goldhofer, ja. Ja. Ich darf nicht alles, was ein Rispen hat, gleich vernichten, ja. Das ist die gemeine Rispen. Die kommt im Frühjahr ganz vorne. Ihr seht es ja am Boden. Das verfützt dich. Achts auf das, dann kennt ihr es. Was er so ein Fütz macht, das ist gemeine Rispen. Und gerade im Frühjahr, wenn ihr so reinschaut, wenn das Licht oft einmal so super steht, seht ihr jeden Fleck. Es wächst nicht dort und da auf, es wächst so schippelweise auf, das sind dann so reingerieft. Der nächste Weiß, und die breiten sie immer mehr aus, und plötzlich ist die Wiese voll damit. Wenn man das jetzt ausreißt und verkauft wieder vom Kühlraum, da ist das auch wiederkommen? Wenn man ja, wiederkommen soll es ja nicht, es soll was Neues kommen dann. Wenn man eine Eingesaat hat, ja. Sollte man also durchaus, wenn man im Herbst Eingesaat hat, kaum aber wenn es trocken ist, noch einmal das Viech drüber gehen lassen, dass es nicht zu lange im Winter geht, da muss man aufpassen. Und nächstes Jahr im Frühjahr, man sagt ja auch was Besonderes noch, damit wirklich gleich Konkurrenz da ist. Das hängt davon ab, was ist der Altbestand. Da gibt es eben Nachsatzmischungen NA, NI, Natro, Navai oder seit neuestem gestern beschlossen die N-Extrem. Da ist Reigras und Knaugras drinnen, wo man also solche Bestände rasches auffüllt. Und wenn so viel Gemeine da ist, glaubt ja nicht, auch wenn wir gute Maschinen haben, dass wir das alles rausputzen. Es bleibt immer was drinnen und das wächst sofort an. Und da braucht man was extrem Schnelles zum Wachstum, damit die Konkurrenz einigermaßen gegenhalten kann. Da macht man wieder 4 Millionen, das dauert jetzt ein paar Jahre, dann kommt der selbe Kreis auch wieder. Du sollst ja ein bisschen früher schauen. Das Hauptproblem liegt dabei, nicht bei der Pflanzen. Ihr schaut jetzt viel weniger auf eure Pflanzenbestände. Wenn ich sehe, dafür sage ich euch, wenn es bei der Straße fährt und es kommt, dann muss man langsam eine Gegenmaßnahme setzen. Wir tun erst was, wenn alles danach ist. Ja. Das ist unser Problem, auch beim Ampfer. Ruft bei der Bauer an, ja, jetzt habe ich alles für Ampfer, voriges Jahr habe ich gar keinen gehabt. Ja. Natürlich weiß ich, dass das ein Prozess ist vor 20 Jahren. Und wenn man den Prozess am Anfang erwischt, auch bei der Gemeinen, und man tut dagegen, wenn ich sehe, dass wirklich lückenhaft die Bestände sind, dann sage ich gleich noch, ohne dass ihr das Problem der gemeinen Rispen habt. Die gemeine Rispe kommt bei erst dann, dass die Lücken nicht besetzt werden durch irgendwas anderes, sondern weil es bei ihr aber überbleiben. Wenn ich das aber vorher sehe, wenn also Handteller große Flächen, 10% der Flächen so cool sind, dass sie so offen sind, dann sage ich was noch. Dann kommt die Gemeinde gar nicht so rein. Was für Mischung ist für den biologischen Landbau im Idealen, wo man eher zu wenig Stickstoff hat? Du brauchst sicher eine Mischung, wo auch der Klee dabei ist. Sofern du nicht eine Weide hast, wo eh schon hoffnungslos viel Klee hast. Habe ich, viel Klee. Die Mischungen sind jeweils angeboten mit und ohne Klee. Wenn du viel Klee hast, nimmst du natürlich ohne, ja. Auch klar. Ja. Die kann ich auch noch später einsauen, wenn ich keinen Klee drinnen habe in der Mischung. Kann ich bis zum September einsauen. Ohne weiteres. Was für Mischung, dass da mit allen ist? Das hängt vom Bestand ab. Wir haben insgesamt 8 Mischungen angeboten. Da muss man den Bestand anschauen und dann ideal ergänzen. Mhm. Auf einer Weide, auf einer trockenen Weide, würde ich den Nabei anbieten. Ja, auf einer guten Weide, wo also genug Niederschläge tiefgründig ist, die NA. Auf Wiesen, wenn ich zweimal mache, und das ist auch lückig, kann genauso die Gemeinde drinnen sein. sei ja die NA noch oder auf Trocknerstandorten die Natro. Ja, auf mehrschnittigen Wiesen, 3, 4, 5 schnittigen Wiesen, die NI, mit oder geh, ohne geh. Und wenn ich solche Verhältnisse habe, dass genug Gräser da sind, dann sei die N extrem noch, weil so reingroß, knallgroß und geh drinnen ist. Genau da drinnen, wie viel hast du da? Deutsche Weidengroß praktisch oder englische Reigroß ist drin? Englische Reigroß ist drinnen, der Guru. Wie viel Prozent? Ungefähr 30%. Und der Knaugrossanteil etwa 45%. Aber auch Tandem, nicht so ein Knaugross wie das, das sind die alten Sorten, leider Gottes, stehen die da wie ein Schiff, das ist klar, überhaupt nicht geschwollen werden. Dort haben wir Tandem drinnen 45% und 25% können G-Anteil drinnen sein. Bei den Mischungen, egal ob es biologischer Landbau ist oder konventionell, intensiv, sagen wir, Viehstärke betrieben. Ist egal. In Zukunft vielleicht nicht ganz so egal, weil der Biobetrieb natürlich Bio-Saatgut verwenden muss, ja. Das momentan in dem Ausmaß nicht da ist. Und deswegen wird ja der Biobetrieb an gute ÖAG-Mischungen halten, die gute Qualität liefern. Mhm. Aber es wird daran gearbeitet in Gumpenstein, Bio-Saatgut auch für Biobetriebe herzustellen. Zumindest einzelne Komponenten. Alle Komponenten werden wir nicht zusammenbringen. So ohne weiteres. Bitte? Umbrechen. Das wäre möglich. Wenn ich die Möglichkeit habe, umzubrechen, dass das wirklich gut tiefgründige Böden sind und ich habe auch die Möglichkeit zu tauschen, weil Grünland ohne weiteres darf man das nicht umbrechen, dann würde ich sagen, auf so einem Standort wie da, wäre der Umbruch genauso eine Variante. Drüben, wo es noch extremer ist, hätte Herr Wimmer schon umgebrochen, ja, wäre nicht heuer das Festhoffest. Weil ich gesagt habe, bitte los Stein, ich möchte den Leuten einmal sagen, was gemeine Risten heißt. Ja. Nicht? Überhaupt nicht. Tiefen Umbau, also dann schon auf 25 cm gehen. Das scheint drinnen nicht. Ja. Ohne weiter. Tandem, das Knaugrass Tandem. Ich stehe jetzt auf meinen Rock drauf. Aber ich bin selber schuld, wenn ich da hinlege. Ja, es hängt für die Lagerhäuser ab, wer das ist und wer es führt. Wenn sie rechtzeitig dort fragt und sagt, sie möchte bewusst das und das, kriegt sie es. Bin überzeugt davon. Tandem gibt es. Die Ernte steht jetzt da, wird ab nächsten Wochen stattfinden. Wie es heuer ausschaut, werden wir ungefähr 130 Tonnen produzieren in Österreich. Von diesem Tandem. Ja, vielleicht hat er irgendwo gefragt. Wenn ich in der Zentrale uns gefragt ist, gibt es. Wenn ich jetzt gefragt habe, mag es sein, jetzt ist es aus. Also das ist vergriffen, wir haben vorher so 8 Tonnen gehabt, das war gleich weg. Also das war meistens in den Mischungen drinnen. Und als Einzelner hat es es dann nicht gegeben. Aber wenn man im Herbst schnell einmal dran ist und man will ein Tandem haben, kriegt man das auch sicher. Wenn es das haben, ich darf sagen, ja, bis gereinigt ist, Anfang August steht es zur Verfügung. Die ersten Partien. Ich weiß nicht, ob die Marianne jetzt da ist, von der RWA, Frau Hitz Marianne, die wird dann, wenn ihr wirklich in der Richtung schnell schießen wollt, dass im Herbst noch was machen wollt, dann machen wir eine Partie oder zwei Partien, dass 20 Tonnen mit den Sachen Österreich weit zur Verfügung stehen. Ja, dafür brauchst du nicht, ich weiß schon, aber. Das sind die anderen Leute auch. Das ist nicht so cool. Das ist nicht so cool. Das Tandem ist das Knaugrass. Wenn man nicht weiß, kann der nicht ganz so weit. Aber das Knaugrass habe ich das Problem, weil es bei der Nacht nicht ganz so gut ist. Das Hebe zum Beispiel nicht dann in die englische Reihe, also das ist bei der Welt. Richtig, ja. Es kommt aber trotzdem gut. Wir haben ein Knaugrass züchtet, der Züchter steht da oben, das ist der Dr. Krautzer, der geht gerade mit der Runde. Wir wollten ein Knaugrass züchten, das gleiche Qualitäten hat wie eigentlich Reigrass, aber Winterhart. Ja, das war meine Idee, 1988. Ja. Da habe ich 3000 Pflanzen in Österreich gesammelt, Knaugrass, Mutterpflanzen. Ja. Die Stecken ausgestochen, da haben wir den Gumpenstein eingesetzt, überall ein Stabel dazu, einen Namen, ja, und die ganzen Steckprüfer, den Auswiesen, Räumel gemacht, die Dünger und so weiter. Und dann haben wir für die 3000 8 Pflanzen ausgefüllt. Und aus dem ist dann Tandem geworden. Das könntest natürlich sagen, jetzt gleich die Opel genommen. Ja, das braucht eine Selektion einmal. Und dann hast du es beieinander und dann machst du super Sorten. Und das ist momentan die beste Knallgrassorte. Das ist mit dem nicht vergleichbar. Weil bei mir die Empfehlung eher auf die englische, also die deutschen Weilgeräte. Aber ich mache hauptsächlich die deutschen Markt, wo die anderen Probleme auch. Okay, wenn du ein bisschen weiter aufgekommst, ja. In unteren Bayern ist es auch schon ein bisschen kritisch, aber weiter oben, ist einfach das Weilgras dominieren. Dort hält es durch. Ich würde auch lieber gehen, unseren Bauern nur Reigras geben. Weil vom Futterwert, von der Nabendichte, ist das Beste, beim Silieren etc. Leider Gottes hält es am Internet durch und deswegen müssen wir andere Möglichkeiten finden. Nicht jetzt die kurzfristigen, die Bayern oder die Norddeutschen sind auch mittlerweile zweimal im Jahr noch. Ja, das will ich nicht. Wir wollen nachhaltig nachsehen und wenn ich so ein Problem gelöst habe, soll es einmal wieder eine 10 Jahre Ruhe sein, wenn ich nicht permanent Fehler mache. Ja. Also eher, unsere Mischungen gehen in Richtung Nachhaltigkeit, ein Prozentsatz von 10, 15, 20 Prozent. Ist da auch englisches Reigras mit dabei, aber nicht ausschließlich. Weil das englische Reigras ist dominierend, verdrängt alle anderen Arten und wenn dann der Winter einmal kräftig drüber fährt, dann hast du eine nackerte Wiesen dort. Dann möchte ich nicht am Telefon her pauslos sitzen. Ist das so schlimm nur, was da im Winter noch am Winter auf uns zukommt? Nein, die Maschinen verkauft haben, die sage ich mal so. Wir haben eher die Meinung, also ich persönlich habe die Meinung, weil ich meine Meinung gebildet habe, dass wir einfach alle Jahre nachgesandt, wir gehen aber 5 Kilo nachgesandt, dass immer jetzt ein gewisses Samenpotenzial dort ist, weil einfach die Lücken ständig geschlossen werden. Und dann haben wir einfach die Tricks, sag ich, oder auch nicht, aber meistens haben wir dann die Gemeinde das Problem und einen anfälliges Problem. Aber wir müssen Wiesenpflege umstellen, aggressive Geräte, wo den ganzen Süßwasser holen und gleich bei der Wiesenpflege schlagkräftige Geräte, die ich auch heute vorstelle. Und in dem Fall, weil so viele Gemeineristen unten haben wir gefallen. Oder jeder was. Aber 70% haben, weiß ich nicht, aber dort bewegen wir uns, glaube ich, was ich so gesehen habe. Ja, über 50. Ganz sicher dort. Und da gibt es an und für sich, ist Kloster Schwiegel auch in unserer Generation, auch in den letzten 3 Jahren, wo wir entwickelt haben, an Grenzen. Darum fahre ich da Firmen drüber, da ich ein bisschen aufwachen lasse, dass man in Schwiegel ist. Du kannst dir das auch nicht vorstellen. Ja. Okay. Du, fahre ich die Firma? Werden wir sehen, wir werden es dann anschauen. Ja, oft das wie soll es rausgehen? Lüften. Wenn es also dichter Bestand ist und kein Problem ist, würde ich es nicht unbedingt herumreißen. Weil du holst oft immer wieder mal ein Unkraut zusammen von dir, Papa. Das ist nicht auszuschließen. Wenn du willst, also lüften, belüften, dass er, einer sagt, die Großen haben Stück da. Eine normale, das tut es nicht. Das tut man im Golfbereich und im Fußballplatzbereich. Dort werden wir verifizieren, auch im Gartenbereich, da werden wir verifizieren, dass uns das Kreuz aushängt, eigentlich ein voller Blödsinn. Wenn man dort gescheit düngen tat und öfter mahnen tat im Sommer, hätte jeder einen super Rosen. Ja. Aber wir lassen uns ja viele Sachen einreden. In dem Fall, wenn die Großnahme in Ordnung ist, nichts für Aurieren, Anstrafen im Frühjahr fertig. Seine Variante ist durchaus zum Überlegen, dass ich sage, okay, beim Anstrafen, zahle immer ein paar Kilometer. Wäre eine Strategie, wo ich sage, okay, ich setze jetzt ja 5 Kilo. Ja, von einer bestimmten Oxidmischung, die da passt. Wäre eine Strategie. Ich gehe aber davon aus, wenn einer ein guter Grillanbauer ist, dann macht er im Frühjahr einmal einen Spaziergang drüber oder einen Hifter im Jahr und dann schaut er an, wo gibt es das Problem und dann geht er mit der Maßnahme ein, die notwendig ist. Ich muss scheinbar weiß, wenn ich alle Jahre immer alles tat. Aber ich möchte die Zahlen immer unter der Linie anschauen. Ja. Ist wunderbar, was man alles machen kann. Ja, aber der Bauer sollte überleben dabei. Ja. Und da kann ich was ersparen, wenn ich rausgehe und anschaue und die Maßnahme setze, die notwendig ist. Ja. Und wenn sie notwendig ist, rechtzeitig setzen. Wenn nicht, sind wir dankbar, dass es so ist. Ja. Und freuen wir uns. Aber nicht aufhören zu beobachten, sondern nächstes Jahr wieder schauen. Dass wir wirklich am Anfang die Dinge erwischen. Nicht, wenn schon hoffnungslos alles dran ist. Ja? Frage, habt ihr die Güttlerbolzen schon probiert? Ja, wir haben die Güttler da. Das ist ja das Gerät, wo ich sage, die hat kräftige Zinken, wo ich das raussehen will. Wir werden es auch im Einsatz haben heute. Wir haben es bei Starkregen im Einsatz gehabt. Wir haben es oben beim Gossenreiter Sepp im Mühlviertel. Haben wir es bei Trockenheit im Einsatz gehabt, wo die Zinken gleich so geschurmt haben, ja. Weil so hart war, weiß nicht, ob irgendwer dabei war, feuchtet haben. Hat wunderbar rausgeholt und wir haben es beim Normalbereich drinnen gehabt, was auch sehr, sehr gut gearbeitet hat. Ich würde euch das nicht vorstellen, wenn ich nicht euch eine Lösung anbieten könnte. Waren die Wolzen selber? Ah, die Wolzen selber. Obwohl da unterschiedliche Meinungen sind, mir war trotzdem lieber, es läuft hinten ein Cambridge-Schnocke, also so ein Prisma-Walzen. Ja. Ja, Schwane und die Flächendecken draufdrucken. Aber man kann halt die Dinge entwickeln. Ja. Erfahrungen werden uns, haben uns auch seit 1988, wo wir die ganze Grünlanderneuerung machen, wenn man immer genau nachvollziehe, was wir da alles durchgemacht haben, welchen Stand das wir heute haben, hätte ich mir 88 nie denken lassen. Und die meisten Entwicklungsschritte sind aus der Praxis gekommen. Eindeutig. Ihr müsst sagen, wo gehört was verbessert und dann können wir weiter. Und in dem Fall sind wir mal froh, dass wir einen Aussatz haben. Und wenn sich da ein paar Maschinenfirmen duellieren, das beste Gerät auf den Markt zu bringen, dann sind wir endlich so weit, dass wir für die Praktiker was anbieten können. 5 Jahre probiere ich schon auf dem Sektor was zu machen, es ist nichts da gewesen. Es muss einer mal am Markt sein, dann entsteht eine gewisse Gier, ja, und da die Leute, und dann kommt ein Produkt und mehrere. Und mir ist nur lieber vielfältige Produkte, weil für den kann das gerade besser sein und für den das. Auch klar. Jetzt wollt ihr Pflanzenbestand da gefahren, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt er nicht besonders. Wenn ich daheim denke, wenn ich die Probleme habe, hier hätte ich los, und ich glaube, da können wir 14 Tage mehr hoch. Echt? Ja. Du sollst aber schon gut dabei. Ich glaube, da können wir schon gut dabei. Das ist alles weit. Aber das war eine Herausforderung, dass man so ein bisschen wieder hinkriegt. Richtig. Wenn die Wiesen wirklich, ich lerne immer meine Studenten, es sind ja viel von der Bockhalter da. Und für die Wiesen brauche ich einen Berater. Ja. Ja, du. Ich habe momentan viele Termine, schick mir mal einen Hubschrauber. Aber wo bist du daheim? Eberschwamm. Nein, ruf mich an, ja. Vielleicht machen wir mal einen Termin. Ja. Eine Frage, ich habe noch keinen Stich lassen. Das muss da. Ja. Ja. Das muss gesehen haben. Das muss gesehen haben. Das kann ich natürlich nicht fehlen. Nein, die wissen immer, was du dankbar bist. Es gibt ein Knallgras, das gerade in Blüte ist. Vielleicht auf das auch eingehen. Viele glauben immer, ja, wenn da schon ein paar Augen aneinander fliegen, das sind schon die Samen. Absolut nicht, das ist die Blüte. Genau, jetzt hängen die Pollenbeutel draußen. Ja, das ist das Männliche. Und wenn der Wind geht, fliegen die drumher, fliegen dann auf der Narbe, wachsen nur deine, befruchten die Eizelle und nach 5 Wochen, 4, 5 Wochen, je nach wie Witterung ist, hast du den Samen. Also für alle Biobetriebe, die immer reden, die warten bis aus haben, die warten meistens bis bliert. In der Regel. Nein, ich kenne schon Bier, aber warten bis zum Sommer. Ich würde sagen, wenn es bei den Menschen so funkt, braucht es noch 9 Monate. Ja. Denkt an das. Also Blüte ist nicht Sommer gleichzeitig. Was? Eben. Und viele sagen, ich mache deswegen so spät und deswegen ist das eine falsche Vorstellung. Und die wissen das früher, weil sie gelehrt. Nein, glaube ich nicht. Wenig gelehrt. Gut, wenn jetzt der ältere Leute da sind, ja, so 70, 75-Jährige, die können dir das alle sagen. Die 30 gehen auch schon wieder, aber die 40, 50, 60-Jährigen, die kennen sich beim Multibau und bei den anderen Getriebesachen aus. Ja, mittlerweile auch bei den Förderungen. Ja, aber auf der Wiesentraß haben sie wenig geschaut. Und da müssen wir einfach mehr reinschauen. Ja, dass wir die Basis auch hinbringen. Ja. Es ist da ein Reigras da, es ist ein Knallgras da, es ist ein Goldhofer da, aber sonst ist ein Gräser substanziell nichts mehr da. Also ich bin nicht zufrieden mit dem Bestand. Ein normaler Bestand, ein Weißkehl habe ich auch schon gesehen, ein normaler Bestand braucht schon seine 20 Arten. Wo er unterschiedlich da ist, wo er dementsprechend eine Basis da ist. Vor allem ein Pflanzenbestand muss stufig aufgebaut sein. Ja, wenn ich da reinschaue, da ist unterhalb nur die gemeinen Risten, da musst du schon einmal ohne Rispen sein, da müsst ihr gleich sein. Auch ein paar Greiter, da ist ja nichts da. Und dann könnten die Mittelgräser kommen, könnten die Motee kommen, das englische Reigras, und dann die Obergräser. Was stufig. Bitte? Was du hast vor der normale Gülledüngung. Mit sehr gut, also 15 bis maximal 20 Kubik pro Aufwuchs und da verdünnen, rein Wirtschaftsdünger. Also da liegt es nicht an dem. Die Flächen drüben sind zu gänzlich oder? Nicht alle, ne? Ja. Nein, da sind auch welche, die überhaupt, wo wir noch sind, wird das schon älter. Ja. Ich muss ihn sehr an der Hand dann holen, dass er genau sagt, wann, was macht er. Ich weiß nicht über jeden Fleck Bescheid. Ja. Wenn ich jetzt ja, mal einen Begreifen hätte, dann könnte ich das Zügel sein. Ja, das ist eben der Nachteil von so einem Programm, wo man sagt, okay, das und das musst du ein bisschen einhalten, sonst hast du nur das Chaos. Ja, wir haben ja so ein halbes Chaos, aber es geht, ja. Ja, wir haben es schon im Griff, aber eben. Nein, nein, es passt ja alles. Also vom Pflanzenbestand her, jetzt darf ich sagen. Ja, aber das mein, wenn es so oft naht wird, dann kannst du nicht so viele verschiedene Gräser nicht mehr haben, weil die mehreren Vertrauen wird. Richtig, dafür muss ich, wenn ich immer wieder vier, fünf Mal mache, muss ich auch was nachschieben. Da bin ich eben gezwungen, alle drei, vier Jahre was nachzuhauen. Und da muss ich schauen, wie viele Lücken sind schon. Kommen die Lücken mehr, dann muss ich wieder mal fahren. Hilft nicht. Bevor wirklich eine Eintatung ist. Weil es kann ja nicht nur die Gemeinde kommen, es kommt ja oft der Ampfer. Es kann auch der Weißgeh brutal reinfahren. Und dann hast du 70% Weißgeh. Ist auch nicht geholfen. Ja, nicht wirklich. Hast auch ein Problem. In der Fütterung, Stoffwechsel etc. Man muss schauen, dass man ein ausgewogenes Verhältnis im Pflanzenbestand behält. Extrem schwierig. Jeder Ackerbauer hat es mit seinen Kulturen leichter als wir mit unserem Grelland, gar keine Frage. Weil das einfach total vielseitig ist. Ja, viel schauen nicht rein. Man muss die Leute einfach die Augen öffnen und schauen, schaut mal rein, greift es an. Das tun wir zu wenig. Ja, ich habe einen Hans gebeten, er soll seinen Betrieb vorstellen. Ja, das wusste er nicht. Aber wir werden das noch machen heute. Ich habe nicht. Ja, entscheidend. Ja. Aber er denkt, er hat sicher keinen kleinen, aber er denkt dreimal ungefähr die 15 Kubikmeter. Ja, auf die guten Wiesen. So in etwa wieder liegen. Ja, mit, er liegt sicher unter die 2-0. Ja. Im Förderungsbereich liegt er. Ohne Frage, Feldfutter ist da oben, die nächste, ich darf euch überhaupt bitten, die nächste Station in Aufgaben zu nehmen, oder wir gehen um mit zum Teil und dann noch sein, aber das muss ich erst organisieren. Eine Frage hätte ich auch, wie kann man einen Weißgehüberhang einbringen? Ein Weißgehüberhang, ganz gleich auch wie die Gemeinde Risten, du musst das auch voll auspützen und dann noch sein, anders geht's nicht. Das sind viele auch. Dann Dosenreiter Hans haben wir oben, der hat Probleme mit dem Goldhofer, weil er so viel Goldhofer hat. Kalzinose-Probleme bei den Schaferler, aber bei den Rindern, bei den Pferden kann man es genauso haben. Also einfach zu viel Kalk im Körper behält, haben wir dort den Goldhofer dezimiert. Kräftig rein, Goldhofer raus, nein, angesagt. Ja, bei mir das, also der Vater, die Winter war ja so streng und da sind die Gräser weggebrochen. Und jetzt weißt du, da kann ich schon was noch gar nicht sagen, aber heute ist ein Fulltag. Der marschiert rein, ja. Ja. Ah, wohin da? Ja. Und das ist ja nicht wirklich gut damit, ja. Bisschen ist es auch so. Ja, und 20-30% ist sogar super, ja. Aber wenn er dann so massig reinläuft wieder, ist uns nicht geholfen, ja. Wir müssen das Gleichgewicht selber halten können, ja. Das probieren wir jetzt. Schauen wir, ob die. Ja, kann er so. Schauen wir mal.